Kundgabe 5404. Empfangen durch Beata Dodda am 1.6.1952. Rückkehr zu Gott. Wirken Gottes im Menschen. Mich sollet ihr aufnehmen in euer Herz, damit ich in euch wirken kann. Einstmals stelltet ihr euch selbst abseits von mir, und also war auch keine Kraft mehr in euch, da die Kraft von mir ihren Ausgang nimmt und dorthin geleitet wird, wo sie keinen Widerstand findet. Ihr aber leistetet mir Widerstand und lehntet gewissermaßen meine Liebekraft ab. Und so wurdet ihr aus eigener Schuld kraftlos. Ihr wurdet auch nicht mehr von meinem Liebelicht durchstrahlt, weil ihr auch meiner Liebe widerstandet. Und also war es auch dunkel um und in euch, und euer Zustand war ein unseliger, weil alles, was fern ist von mir, nicht selig sein kann. Und so gibt es nur eine Möglichkeit, zur Seligkeit zu gelangen, wenn ihr euch bewusst mir anschließet, wie ihr euch einst bewusst von mir getrennt habt. Ihr müsset mir, also meiner Liebe und Kraftausstrahlung, Zugang gewähren in euer Herz. Und alles wird wieder sein, wie es war zu Anbeginn. Mit gutem Willen könnet ihr es auch, denn ihr brauchet nichts anderes zu tun, als in euch die Liebe zu entzünden und das Feuer der Liebe nun ständig zu unterhalten. Dann kehre ich von selbst bei euch ein, weil ich doch die Liebe selbst bin. Und kann ich einmal einkehren in euer Herz, so werde ich wahrlich darin wirken, dass ihr nimmermehr das Verlangen habt, euch von mir zu trennen. Denn ich werde euer Denken, Fühlen und Wollen nun richten auf eure Seligkeit, auf das Leben, das ewig wäret. Ich werde euren Geist erhellen, dass ihr nimmermehr in die Finsternis zurücksinken könnet. Mein Geist, der in euch ist, wird nun tätig werden und euch einführen in die Wahrheit. Nur müsset ihr mir Wohnung bereiten in eurem Herzen. Ihr müsset mich selbst aufnehmen, was nur möglich ist, durch Liebe wirken, durch euer Verlangen, mit mir zusammen tätig zu sein, der ich selbst die Liebe bin. Lasset euren Liebewillen tätig werden, dann nehmet ihr schon meine Kraft in Anspruch und dann ziehet ihr mich selbst zu euch, um mich niemals wieder aufzugeben. Ich bin wahrlich immer bereit, so ein Lieberuf mein Ohr berührt, Liebe auszustrahlen, zu beglücken und zu erhellen eines jeden Menschen Herz, das meinen Geist in sich wirken lassen will. Denn ich gab euch die Verheißung, ich will euch den Tröster senden, den Geist der Wahrheit. Wer mich aufnehmen will in sein Herz, der soll es an sich selbst erfahren, wie diese meine Verheißung zu verstehen ist. Denn mein Geist wird ihm alles erläutern. Mein Geist wird ihn in die Wahrheit einführen. Mein Geist wird ihm meine Gegenwart beweisen. Und mit mir wird er selig sein und bleiben ewiglich. Amen.